Es sind schlechte Nachrichten für die britische Regierung. Noch nie sind so viele Menschen nach Großbritannien eingewandert wie zuletzt. Das Nationale Amt für Statistik verzeichnet ein Plus von 330.000 Zuwanderern. Personen, die auswanderten, sind gegengerechnet. Das sind knapp ein Drittel mehr Zuwanderer als im Jahr davor. Einwanderungsminister James Brockenshire nannte die Zahl eine große Enttäuschung. Well, these are very stark figures that show how we have been knocked off course by EU migration. Das sind sehr hohe Zahlen, die belegen, bei der Einwanderung von EU-Ausländern liegen wir nicht auf Kurs. Wir haben in Europa zudem so viele Flüchtlinge wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Auf unseren öffentlichen Diensten wie dem Gesundheitsbereich lastet ein viel zu hoher Druck. Den Menschen bereitet das Sorge. Sorgen muss sich vor allem aber auch Premierminister David Cameron. Er hatte versprochen, die Nettozuwanderung auf unter 100.000 zu drücken. Dieses Versprechen gelte ohne Wenn und Aber. No ifs, no buts. This is a promise we made to the British people and it is a promise we are keeping. Zum Vergleich. Deutschland hatte letztes Jahr eine Nettozuwanderung von 500.000. Dieses Jahr dürfte die Zahl sogar noch höher liegen. Anders als in Deutschland machen Asylbewerber in Großbritannien allerdings nur einen Bruchteil der Zuwanderung aus, nämlich ganze 4%. Vielen Briten ist vor allem die Zuwanderung aus der EU ein Dorn im Auge. Zuletzt kamen über 50.000 Rumänen und Bulgaren und damit doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Insgesamt stellen EU-Ausländer knapp die Hälfte aller Einwanderer. Jeder achte Einwohner ist außerhalb Großbritanniens geboren. In Deutschland ist der Anteil identisch. Der Chef der rechtspopulistischen UKIP, Nigel Farage, sieht die Regierung jedenfalls auf ganzer Linie gescheitert. I think what really upsets me and now a growing number of people. Was mich und immer mehr Leute aufregt, die Regierung tut so, als versuche sie die Einwanderung zu reduzieren. Ganz offen, sie sind unfähig. Als Mitglied der EU gilt für uns, alle Grenzen sind offen. Frankly, they are impotent. As members of the EU, we are borderless Britain. Auch die oppositionelle Labour-Partei kritisiert die Regierung, allerdings aus anderem Grund. Es sei unmoralisch, Einwanderer und Asylbewerber in einen Topf zu werfen. Großbritannien müsse angesichts des Krieges in Syrien mehr Flüchtlinge aufnehmen als bisher. Die britische Regierung plant für den Herbst ein neues Einwanderungsgesetz. Danach werden Einwanderer mit bis zu 6 Monaten Haft bedroht, wenn sie illegal im Land arbeiten. Arbeitgebern, die illegale Einwanderer beschäftigen, sollen umgekehrt sogar mit bis zu 5 Jahren Haft abgeschreckt werden.